Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Seit 2010 verfolgen wir ja sporadisch die Chronologie der Nötigung, den Verlauf der sogenannten Euro-Schuldenkrise. Heute Chronologie der Nötigung, siebter Akt. Machiavellis Europa. Was bisher geschah, im ersten Akt, wie Deutschland Europa zu erziehen trachtet. Zweiter Akt, die Installation der Technokraten. Dritter Akt, von der Agenda 2010 zu Europa 2020. Vierter Akt, die Krise brütet. Fünfter Akt, in goldener Morgenröte. Und zuletzt der sechste Akt, in Irland, Zypern und anderswo. Was erwartet uns heute im siebten Akt? Reportagen, Kommentare und Analysen zur Euro-Krise von Anton Landgraf, Jörn Schulz, Axel Berger, Rainer Trampert, Chrissy Wilkens und Salinia Stru, Ernst Lohoff sowie ein Interview mit Ingo Stützle. Behandelt werden die Monate Juni bis November 2013. Alle Beiträge sind erschienen in der lesenswerten Wochenzeitung Jungle World. Wir starten also im Juli 2013. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten für den Euro. Während allenthalben dessen Ende vorhergesagt wird, eilt ihm im südöstlichen Europa noch ein guter Ruf voraus. Dort träumt der kroatische Staatspräsident Ivo Josipovic von der neuen Währung. Wir haben praktisch schon den Euro, schwärmte er kürzlich in einem Interview. Mehr als 80% unserer Ersparnisse sind in Euro angelegt. Bereits jetzt würden die Preise für Immobilien in Euro genannt und nicht mehr in der Landeswährung. Josipovic ist überzeugt, dass die Kroaten schon in 3 bis 5 Jahren mit dem Euro zahlen werden. Eine entscheidende Voraussetzung dafür wird am 1. Juli 2013 erfüllt. Dann wird Kroatien als 28. Mitglied in die Europäische Union aufgenommen. Auch in anderen Balkanstaaten dient der Euro schon seit geraumer Zeit als Leitwährung. In Montenegro wurde bereits Ende der 90er Jahre die deutsche Mark eingeführt, die später durch den Euro ersetzt wurde. Allein daran zeigt sich, in welchem Maße die Region abhängig von Europa ist. Nicht nur für Kroatien, sondern auch für die benachbarten Länder bietet die europäische Integration die einzige Möglichkeit, um sich aus einer jahrzehntelangen Stagnation zu lösen. Europa hingegen betrachtete seine südosteuropäische Peripherie lange Zeit vor allem als Sicherheitsproblem, zu dem man Abstand halten wollte. Dies änderte sich erst, als Ende der 90er Jahre mit dem Krieg im Kosovo klar wurde, dass die geplante Eurozone nur funktionieren kann, wenn die Union auch außenpolitisch handlungsfähig ist. Der Bürgerkrieg vor der eigenen Haustür und die damit verbundene hohe Anzahl von Flüchtlingen gefährdeten nicht nur die innenpolitische Stabilität in vielen EU-Staaten. Sie zeigten vor allem, dass die Union nicht in der Lage war, die politischen Konflikte in ihrem unmittelbaren Umfeld zu kontrollieren. Damals begann die EU, eine radikale Wende in ihrer Südosteuropa-Politik einzuleiten. Sie war nun bereit, die Türkei prinzipiell als Beitrittskandidaten zu akzeptieren und nahm Verhandlungen mit Bulgarien und Rumänien auf. Mit ihren weitreichenden Plänen kam die EU zwar nur langsam voran, insbesondere die Gespräche mit der Türkei stockten immer wieder, eine klare Beitrittsperspektive hat sie bis heute nicht. Doch im westlichen Balkan hat die EU einige ihrer Ziele durchgesetzt. Die meisten Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien sind mittlerweile in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Und die Transferrouten sind unter anderem mithilfe des Schengener Abkommens versperrt. Nach der Unabhängigkeit des Kosovo kann Deutschland mit den Sinti und Roma nun die letzte große Flüchtlingsgruppe leichter ausweisen. Dabei zeigt sich gerade am Beispiel des Kosovo, wie Europas Strategie, den eigenen Hinterhof zu befrieden, erfolgreich war und dennoch gescheitert ist. So konnte zwar der Krieg beendet werden, aber nur um den Preis, dass mit dem Kosovo ein ethnisch homogener Staat geschaffen wurde, der in vielerlei Hinsicht den europäischen Standards widerspricht. Selbst der völkerrechtliche Status des Kosovo ist nach wie vor umstritten. Rund die Hälfte der UNO-Mitgliedstaaten erkennt den Kosovo nicht als souveränen Staat an. Darunter sind auch die EU-Mitglieder Griechenland, Rumänien, Slowakei, Spanien und Zypern. Wie Montenegro verwendet auch der Kosovo den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist nicht verwunderlich, denn wirtschaftlich ist der neue Staat fast vollständig auf ausländische Finanzhilfen angewiesen, sei es durch Überweisungen der Arbeitsmigranten, Kredite von europäischen Institutionen oder durch die Kaufkraft der zahlreichen Mitarbeiter internationaler Organisationen, die im Kosovo beschäftigt sind. Besonders deutlich zeigen sich dort die Probleme, die auch in den anderen Balkanstaaten existieren. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 50%. Die politische Elite gilt als korrupt. Das Bildungswesen als katastrophal. Die ökonomische Abhängigkeit hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt. Gab es nach dem Ende des Kosovo-Kriegs einen bescheidenen wirtschaftlichen Aufschwung, so ist es damit seit Beginn der Staatsschulden- und Finanzkrise vorbei. Die Finanzhilfen aus Brüssel sind seitdem weitaus spärlicher. Viele Unternehmen erhielten keine Kredite mehr und mussten schließen. Vor allem aber kämpfen die Balkanstaaten mit den gleichen strukturellen Problemen, unter denen auch andere südeuropäische Länder zu leiden haben. Sie führen wesentlich mehr Waren ein, als sie exportieren, und sind hoch verschuldet. Selbst Slowenien, das als bisher einziger Nachfolgestaat des ehemaligen Jugoslawien sowohl Mitglied der EU wie auch der Eurozone ist, drohte zeitweise der Staatsbankrott. In den meisten Westbalkanstaaten hat das von der EU, dem IWF und anderen internationalen Partnern gepriesene Transitionsmodell versagt, urteilt Dusan Reljic von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die weitgehende Privatisierung der Wirtschaft und die massive Aufnahme von Krediten im Ausland hätten nicht den versprochenen Modernisierungs- und Exportschub bewirkt. Im Gegenteil. Weite Teile der Realwirtschaft seien untergegangen und der aufgeblähte Handels- und Dienstleistungssektor sei nicht ertragreich genug, um die Schulden zu bezahlen und neues Wachstum zu ermöglichen. Hinzu kommt, dass die meisten Länder kaum über soziale Sicherungssysteme verfügen, um den Auswirkungen der Krise zu begegnen. Von Massenprotesten wie in Griechenland oder Portugal ist aber kaum etwas zu sehen. Die Bevölkerung wählt meist einen anderen Weg. Wer sich mit der Misere nicht abfinden möchte, dem bleibt oft nur die Auswanderung oder eine Beschäftigung in der prosperierenden Branche der organisierten Kriminalität. Die prekäre wirtschaftliche Lage begünstigt zudem nationalistische und autoritäre Tendenzen. In Mazedonien ließ die Regierung Ende 2012 kurzerhand Oppositionsabgeordnete aus dem Parlament werfen, damit sie einen verfassungswidrigen Haushalt verabschieden konnte. Auf der Rangliste der Pressefreiheit rangieren Bosnien, Montenegro und Albanien weit abgeschlagen. Die Europäische Union steht damit vor dem Dilemma, die rechtsstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen erst aufbauen zu müssen, mit denen sie eigentlich den Integrationsprozess bewältigen will. ungelöste Grenzkonflikte und der problematische Umgang mit Minderheiten in einigen Ländern kommen noch erschwerend hinzu. So hat die EU-Kommission im Oktober 2009 zwar die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien empfohlen, ein entsprechender Beschluss des EU-Rates steht aber noch aus. Insbesondere Griechenland stellt sich nicht zuletzt wegen des ungelösten Namensstreits mit Mazedonien quer. Offiziell wird das Land von der EU deshalb als ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien bezeichnet. Wegen der diskriminierenden Behandlung der bulgarischen Minderheit in Mazedonien blockiert auch die Regierung Bulgariens weiterführende Verhandlungen. Immerhin konnte die EU im März 2012 einen spektakulären Erfolg verbuchen, als Serbien den Status eines Beitrittskandidaten erhielt. Möglich wurde dies, weil mit der Festnahme des bosnisch-serbischen Generals Ratko Mladic eine wesentliche Forderung der EU erfüllt wurde. Bevor der Grenzkonflikt mit dem Kosovo nicht beigelegt ist, will Deutschland jedoch keine konkreten Beitrittsverhandlungen aufnehmen. Die Aussichten der anderen Staaten sind noch ungewisser. Die Verhandlungen mit Montenegro haben im Juni 2012 begonnen, von insgesamt 33 Kapiteln sind aber erst zwei abgeschlossen. Der Kosovo und Bosnien-Herzegowina haben noch keinen offiziellen EU-Beitrittsantrag gestellt, sie gelten als potenzielle Kandidaten. Gut möglich also, dass Kroatien für lange Zeit das einzige neue EU-Mitglied bleiben wird. Umso erstaunlicher ist, dass sich die Europäische Union weiterhin großer Beliebtheit in der Region erfreut. Nach wie vor sind Umfragen zufolge bis zu 60% der Bevölkerung für einen Beitritt ihrer Länder. Sie hoffen weiterhin darauf, dass irgendwann der Beitritt kommt. Viel mehr bleibt ihnen derzeit auch nicht übrig. Eine Alternative zu Europa gibt es für sie schließlich nicht. Vermutlich unterschätze der Internationale Währungsfonds die Rezessionswirkung der Haushaltskonsolidierung. Überdies entspreche das Paket für Griechenland nicht dem Standard der Strukturanpassung des IWF, die fiskalpolitisch glaubwürdig sein soll. Aber es gehe ja nicht so sehr um Griechenland, sondern vor allem darum, das europäische Finanzsystem abzuschirmen. Das schrieb der gewerkschaftsnahe Ökonom Ronald Janssen im Juli 2010. Knapp drei Jahre später gibt der IWF in einem Bericht zu, dass das alles stimmt. Die Folgen der Sparpolitik seien falsch berechnet worden und man hätte sich eigentlich am Rettungspaket für Griechenland nicht beteiligen dürfen, da die Vorhersagen über die Entwicklung der Schuldenquote zu optimistisch gewesen seien. Immerhin sei die Ansteckung anderer Staaten der EU verhindert worden. Obwohl der IWF darauf beharrt, dass die Griechenland-Politik nicht anders hätte ausfallen können, erbost allein das Eingeständnis von Fehlschlägen die EU-Kommission, zumal die chaotische EU-Politik als Ursache vieler Probleme benannt wird. Ich glaube, es ist nicht fair und gerecht, dass der IWF seine Hände zu waschen versucht und das schmutzige Wasser auf die Schultern der Europäer schüttet, klagte Olli Rehn, EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung. Eine interessante Aussage, denn im christlichen Abendland verweist die Metapher des Händewaschens auf Pontius Pilatus. Der Gekreuzigte kann da nur Griechenland sein, mag auch die Auferstehung auf sich warten lassen, während Rehn sich ungewollt mit dem tobenden Mob identifiziert, der die Hinrichtung fordert. Eine passende Metapher also, die noch um Matthäus 27,35: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinem Gewand das Los geworfen, als Gleichnis für die Privatisierungspolitik ergänzt werden könnte. fragt sich aber auch, ob IWF-Ökonomen und EU-Politiker wirklich Traumtänzer sind, deren von wirtschaftsliberalem Unfug vernebelte Hirne die einfachsten Tatsachen nicht erkennen können. War es wirklich nur ein Patzer, dass 2010 der IWF falsche Fiskalmultiplikatoren benutzte, die es gestatteten, eine kurze und milde Rezession in Griechenland vorherzusagen? Auch die Prophezeiungen über das künftige Sinken der griechischen Schuldenquote waren selbst nach Maßstäben der bürgerlichen Ökonomie sehr realitätsfern. Doch damals musste vor allem Bundeskanzlerin Merkel, die angesichts der griechischen Schuldenkrise erst einmal gar nichts tun wollte, von der Notwendigkeit eines Eingreifens überzeugt werden. Wenigstens das ist gelungen. Der Streit zwischen EU und IWF zeigt jedoch, dass mit der Austeritätspolitik nur Zeit gewonnen, aber kein Problem gelöst wurde. Für die Kläger ist er ein Held, der gegen die Hybris kämpft. Sie hoffen darauf, dass Jens Weidmann, der Vorsitzende der Deutschen Bundesbank, die Europäische Zentralbank doch noch in ihre Schranken weisen kann. 2 Tage lang beschäftigte sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage, ob die Notenbank mit dem im September 2012 beschlossenen Programm zum unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen nicht ihre Kompetenzen überschritten hat. Weidmann gehörte zu den wichtigsten Sachverständigen, die das Gericht geladen hatte. Mit einem Urteil ist aber erst in mehreren Monaten zu rechnen. Im Herbst 2012 wurden auf den Finanzmärkten nicht nur griechische und portugiesische Papiere mit hohen Abschlägen gehandelt, auch bei spanischen und italienischen Anleihen stiegen die Zinsen rapide an. Fast schien es so, als sei das Ende der Eurozone nur noch eine Frage von wenigen Monaten. Dann verkündete die EZB, im Notfall unbegrenzt Anleihen der betroffenen Staaten aufzukaufen. Er werde alles Notwendige tun, um den Euro zu erhalten, sagte EZB-Präsident Draghi damals. Und glauben Sie mir, es wird ausreichen. Als einzige Bank in der Eurozone ist die EZB berechtigt, Geld zu drucken. Sie verfügt daher, zumindest theoretisch, über unlimitierte Mittel. Ihrer Satzung nach ist die EZB aber nur dazu verpflichtet, die Preise in der Eurozone stabil zu halten und nicht dazu, Staaten vor dem Bankrott zu retten. Mit dem unbegrenzten Anleiheprogramm hat die Bank nach Meinung der Kläger daher nicht nur ihr Mandat überschritten, sondern ist zudem unkalkulierbare Risiken eingegangen. Und weil auch die Bundesregierung zumindest indirekt für diese Risiken garantiert, sei damit die in der Verfassung festgelegte Haushaltshoheit des Bundestags verletzt worden. Die Klage beruht auf einer Initiative, die unter anderem von dem CSU-Politiker Gauweiler ausging und der sich mittlerweile 35.000 Bürger angeschlossen haben. Sie teilen vermutlich die Sicht des smarten Vorsitzenden der Bundesbank, der sich vehement gegen die Pläne der EZB ausgesprochen hatte. Er halte die Anleihekäufe für eine verdeckte Form der Staatsfinanzierung und fürchte, sie könnten süchtig machen wie eine Droge, sagte Weidmann 1 Jahr zuvor. Für manche Medien gilt er seitdem als einsamer Mahner, der es wagte, sich mit der mächtigsten Bank Europas anzulegen. Doch wo eine solche Lichtgestalt waltet, sind die Mächte der Finsternis nicht weit entfernt. Besonders Mario Draghi ist für viele EZB-Kritiker der personifizierte Bösewicht, der es mit allerlei zweifelhaften Maßnahmen geschafft hat, die nationale Souveränität über die Finanzen auszuhebeln. Als allgewaltiger Herrscher über die Eurozone wurde der EZB-Präsident im Handelsblatt beschrieben. Seine extreme teleologische Auslegung des Mandats durch die EZB sei besorgniserregend. Dies ist allerdings kein Wunder, wenn man wie das Handelsblatt bedenkt, dass der ehemalige Jesuitenschüler in den Machtkorridoren der italienischen Hauptstadt und im Londoner Investmentbanking und Lobbyismus sozialisiert wurde. So suggeriert eine der wichtigsten deutschen Wirtschaftszeitungen, dass der Gegenspieler von Weidmann der US-amerikanischen und britischen Finanzbranche nahesteht und offenbar mit mafiösen Strukturen vertraut ist. Viele Kläger werden wohl ähnlicher Meinung sein. Deshalb verdrießt es sie besonders, dass ausgerechnet die Hüter nationaler Souveränität zu Draghis größten Fürsprechern gehören. Bundesfinanzminister Schäuble wies vor dem Gerichtstermin die Vorwürfe gegen die EZB strikt zurück und auch Bundeskanzlerin Merkel war voll des Lobes. Die EZB tue das, was nötig ist, um die Geldwertstabilität zu verteidigen. Die Bundesregierung hat auch allen Grund, zufrieden zu sein. Das Vorgehen der EZB passt in ihr paradoxes Konzept, die Folgen der europäischen Schuldenkrise nationalstaatlich zu verwalten. Die Bundesregierung predigte seit Beginn der Krise, dass die betroffenen Länder durch harte Sparprogramme Schulden abbauen und ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen müssten. Die Strategie drohte aber zu scheitern, weil sie mehr und mehr Staaten in eine tiefe Rezession führte und so deren Kreditwürdigkeit grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Die Ankündigung Draghis kam daher gerade rechtzeitig, um die Finanzmärkte wieder zu beruhigen. Er garantierte damit, dass kein Land der Eurozone pleite gehen würde. Er stellte damit aber auch sicher, dass alle Regierungen, die die Hilfe der EZB in Anspruch nehmen, sich zur strikten Austerität verpflichten müssen. Zugleich bot die Notenbank Kredite zu historisch günstigen Konditionen an. Damit konnten die Geschäftsbanken wiederum hochverzinste Anleihen eben jener Staaten kaufen, deren fundamentale Wertbeständigkeit Draghi zuvor garantiert hatte. Die Eurozone war vorerst gerettet. Die Finanzmärkte waren zufrieden. Die Bundesregierung zeigte sich erleichtert. Draghi hält seinen Coup noch heute deshalb für die vielleicht beste geldpolitische Maßnahme, die wir in jüngster Zeit getroffen haben. Eine dauerhafte Lösung ist dies aber sicher nicht. Die Intervention der Europäischen Zentralbank hat auch zur Folge, dass Sparbücher und Lebensversicherungen seitdem stark an Wert verlieren, während die Aktienkurse steigen, Immobilienmärkte boomen und Mieten in die Höhe schießen. Zugleich driftet die Eurozone weiter auseinander. Die spanischen Staatsschulden erreichten vergangene Woche ein vorläufiges Rekordniveau, ebenso die Arbeitslosenzahlen in Griechenland. Hingegen sparte die Bundesregierung wegen der historisch niedrigen Zinsen für deutsche Staatsanleihen seit Beginn der Schuldenkrise rund 100 Milliarden Euro, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft kürzlich errechnete. Stabile Verhältnisse sehen anders aus. Darauf wiesen auch die zahlreichen Sachverständigen hin, die das Gericht geladen hatte. Diese Retterei ist außerordentlich gefährlich, wetterte Hans-Werner Sinn, Präsident des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, bei seinem Auftritt als Sachverständiger vor dem Verfassungsgericht. Nach seiner Einschätzung liegt das Volumen des Ankaufsprogramms der EZB bei rund 3 Billionen Euro. Die Notenbank selbst gibt rund 550 Milliarden Euro an. Falls es nun doch zu Staatsbankrotten in der Eurozone kommt, sei es aufgrund von sozialen Unruhen oder wegen der andauernden Rezession, müsste insbesondere Deutschland für diese Summe einstehen. Wenn das Bundesverfassungsgericht aber die Ankaufprogramme der EZB für rechtswidrig erklärt, könnte aus dem Szenario, das Weidmann, Sinn und andere Sachverständige prophezeien, schnell Wirklichkeit werden. Denn eine Alternative haben die EZB-Kritiker nicht anzubieten. Ohne die Unterstützung durch die EZB würde die Eurozone wohl bald auseinanderbrechen. Die Folgen davon wären wesentlich gravierender als alles, was der Bank nun vorgeworfen wird. Die Richter in Karlsruhe befinden sich daher in einer schizophrenen Situation. Schließen sie sich der Meinung der meisten Sachverständigen an könnte dies zu genau jenen Konsequenzen führen, vor denen die Kläger so dramatisch warnen. Aus diesem Dilemma wird sich das Gericht kaum befreien können. Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass die Richter die Praxis der Zentralbank für rechtswidrig erklären werden. Schließlich hatten sie bislang auch andere Maßnahmen gebilligt, mit denen der Euro gerettet werden sollte. Zumeist versehen mit der Mahnung, man möge die Rechte nationaler Parlamente respektieren. Viel mehr wird das Gericht vermutlich auch dieses Mal nicht beschließen. Vielleicht erklärt es sich auch für nicht zuständig und verweist die Klage an den Europäischen Gerichtshof. Sicher ist aber schon jetzt, Jens Weidmann werden solche Entscheidungen nicht gefallen. Chronologie der Nötigung, Juli 2013. Als unumgängliche Bedingung der Selbsterhaltung der bürgerlichen Produktionsweise in ihren Krisen hat einst Karl Marx die gewaltsame Vernichtung von Kapital bezeichnet, um die Profitabilität der Investitionen nach der Entwertung überakkumulierten Kapitals und dem Abbau von Überkapazitäten in der Produktion wieder zu gewährleisten. Seitdem der Nachkriegsaufschwung zu Beginn der 70er Jahre an sein Ende kam und die USA sich gezwungen sahen, das Bretton Woods-System der festen Wechselkurse aufzukündigen, haben die Regierungen der Industrieländer allerdings überwiegend versucht, den Aufschwung durch die immer stärkere Ausdehnung des Kredits zurückzuholen und damit die Krise immer weiter hingezogen. 2007 schließlich hatten die fiktiven Vermögenswerte als Vorgriff zukünftiger Wertproduktion das 15-fache des Weltsozialprodukts angenommen, was letztlich unhaltbar ist. Diese börsen-keynesianischen Therapien, folgerte der marxistische US-Ökonom Robert Brenner in seiner Studie Boom and Bubble am Beispiel der USA, hätten eine Verabreichung der bitteren Medizin der Rezession oder sogar der Depression verhindert, die historisch immer erst den Weg für einen neuen Aufschwung freigemacht hatte. Gelegentlich musste aber doch ein wenig Druck aus der Blase genommen werden. Das war bereits 1979 der Fall, als der gerade zum Chef der US-Notenbank Federal Reserve beförderte Paul Volcker den Leitzins für den US-Dollar innerhalb kürzester Zeit auf 21% im Jahr 1981 verdreifachte und so die nach ihm benannte Schocktherapie verordnete. Die Folge dieser drastischen Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus war neben dem erwünschten Ende der Inflation des US-Dollars, diese hatte bei Volkers Amtsantritt noch bei fast 12% gelegen, ein weltweiter Einbruch der Investitionen. Das führte selbst in den USA zu einem Rekord an Firmenpleiten und zum Platzen der ersten großen Immobilienblase. Die Verschuldungskrise in dutzenden Ländern der kapitalistischen Peripherie fand im Staatsbankrott Mexikos ihren deutlichsten Ausdruck. Erneut geschah dies im Februar 1994, als Volkers Nachfolger Alan Greenspan wegen der unakzeptablen Probleme für die Zukunft der seit 1987 betriebenen Politik des billigen Geldes und der damit verbundenen Blasenbildungen den Zinssatz erhöhte und so den Fall der aufstrebenden Ökonomien in Lateinamerika und Südostasien hervorrief. Jenseits dieser kurzen Schocktherapien aber reagierte die Federal Reserve, der durch die globale Leitwährungsfunktion des US-Dollars die entscheidende währungspolitische Rolle zukommt, auf alle Krisenerscheinungen seit den 70er Jahren stets mit einer Ausdehnung der Geldmenge. Dies galt nicht nur für die ersten Jahre nach der Bretton Woods-Ära, sondern auch 1987, als der seit 1929 größte Einbruch an der Wall Street fast 30% der Vermögenstitel innerhalb einer Woche vernichtete. Gleiches geschah 1998 nach der Asienkrise, 2001 nach dem Platzen der New Economy Blase und erst recht seit Ausbruch der Finanzkrise. Die vom Präsidenten der Fed, Ben Bernanke, vorgenommene Senkung des Leitzinses von 4,75% im Jahre 2007 auf 0 bis 1/4% im Jahre 2008 flutete den Markt mit Massen an billigem Geld und wurde durch die sogenannte quantitative Lockerung, den Aufkauf von US-Staatsanleihen, verstärkt. Zuletzt stieg diese Summe auf 85 Milliarden Dollar pro Monat. Zumindest mit dem Kauf von Staatsanleihen könnte aber bald Schluss sein. Ein halbes Jahr vor dem voraussichtlichen Ende seiner Amtszeit hat Bernanke verkündet, ab Herbst 2013 eventuell das Volumen des Quantitative Easing zu reduzieren. Der Zinssatz soll aber bis auf Weiteres auf dem jetzigen Niveau bleiben. Wie fragil die Weltwirtschaft derzeit ist, zeigt sich daran, dass selbst eine solch vorsichtige Formulierung mit einem einzigen Schlag Billionen US-Dollar an Kapital vernichten kann. Allein am Aktienmarkt lösten sich nach den Äußerungen Bernankes 2,2 Billionen US-Dollar in Luft auf. Und an den Renten- und Rohstoffmärkten verschwand fast eine weitere Billion. Selbst der stabile deutsche Aktienindex stürzte am Tag nach Bernankes Äußerungen um 3,7% ab. Dem Dow Jones erging es ähnlich. Japans Index Nikkei gab um annähernd 7% nach. Wie schon beim Volcker-Schock traf es aber auch diesmal vor allem die Schwellenländer. Neben den Einbrüchen an den dortigen Börsen, die dem Emerging Markets Bond Index der Investmentbank JP Morgan zufolge binnen kurzer Zeit ein Minus von durchschnittlich 7,4% verzeichneten, stiegen auch die Zinsen für Staatsanleihen der Türkei, Brasiliens, Indiens, Südafrikas und vieler weiterer Länder um teilweise über 3%. Zudem werteten die meisten Währungen stark ab, was die Importe für in den vergangenen Jahren expandierende Ökonomien verteuert. Vor diesem Anstieg der Refinanzierungskosten hatte Weltbankchef Jim Yong Kim unmittelbar vor der Rede Bernankes aufgrund aufkommender Gerüchte gewarnt. Noch schlimmer dürften sich langfristig die Kapitalabflüsse in die USA auswirken. Die Renditen für US-Staatsanleihen stiegen von Mai, als erste Gerüchte über eine strengere Währungspolitik aufgekommen waren, bis Juli 2013 von 1,7 auf 2,3%. Das könnte den Prozess seit 2008 umkehren, in dem immer mehr Kapital auf der Suche nach höheren Renditen in expandierende Nationalökonomien wie die Türkei und Brasilien geflossen war und der die Booms in diesen Ländern mit ausgelöst hatte. Experten gehen von etwa 4 Billionen US-Dollar an derartigen Kapitalflüssen in den vergangenen 3 Jahren bis 2013 aus. Nun müssen die Zentralbanken der jeweiligen Länder entweder das Zinsniveau erhöhen und sich damit höher verschulden oder mit fehlenden Investitionen oder wachsender Inflation rechnen. Gegenüber der Londoner Tageszeitung Telegraph sprach ein anonymer Finanzanalyst der Société Générale von einer kommenden Explosion der Märkte in den Schwellenländern, die dann wie Dominosteine fallen könnten. Auch der Chefökonom der Investmentbank Morgan Stanley, Joachim Fels, warnte bereits vor einem erheblichen Schaden für die Weltwirtschaft und erinnerte an die dramatischen Folgen zu Beginn der 80er Jahre. An die Verheerungen des Volcker-Schocks wurde von vielen Ökonomen erinnert. Angesichts der geringen Inflation in den USA von deutlich unter 2%, ein Unterschied zur Situation Ende der 70er Jahre, sprach Christine Lagarde, Direktorin des IWF, davon, dass es keinen Grund für einen schnellen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gäbe. Sie schloss sich damit der von Bernanke vor allem in seinen wissenschaftlichen Forschungen zur Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre vertretenen Auffassung an, dass eine langfristig angelegte expansive Geldpolitik die Depression hätte verhindern können. Diese Ansicht war auch die Grundlage für Bernankes Politik an der Spitze der Federal Reserve in den vergangenen Jahren gewesen. Gut möglich aber, dass ihm nun erste Zweifel gekommen sind. Bernanke will nicht als Greenspan in die Geschichte eingehen, der bis heute als Mann der Spekulationsblasen gilt, sondern als neuer Paul Volcker. Vor dem Hintergrund der von Deutschland dominierten Austeritätspolitik in Europa, den zuletzt erfolgten Verknappungen der Geldmenge der chinesischen Regierung, der von vielen konstatierten Inflationsgefahr in den USA, der Entwicklung der Fed zu einer Bad Bank des internationalen Kapitals und der Möglichkeit, einen Teil des Entwertungsdrucks in die Schwellenländer zu transferieren, erscheint die Entscheidung zumindest irgendwie folgerichtig. Dass Bernankes Ankündigung aber tatsächlich das Ende der fiktiven Kapitalschöpfung durch die Währungshüter der Zentralbanken bedeutet, darf bezweifelt werden. Zwar wird die Entwertung des fiktiven Kapitals zwangsläufig irgendwann anstehen, aber angesichts der Verwerfungen, die bereits eine Pressekonferenz anrichten kann, wird wohl auch Bernanke die Verantwortung für Prozesse scheuen, gegen die Volkers abgefeuerte Elektroschockpistole wie ein Kinderspielzeug aussehen dürfte. Nur ein wenig Dampf aus dem Kessel zu lassen, wird in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen. Vermutlich wird die folgende gigantische Schocktherapie dann aber den Namen eines Nachfolgers Bernankes tragen. Nichts wie weg von hier. Wer jung ist und vom Leben noch etwas erwartet, verlässt die Zone der Hoffnungslosigkeit. Anders ist die Situation in vielen europäischen Ländern kaum noch zu beschreiben. Die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, Irland und Griechenland liegt mittlerweile bei bis zu 60%, und dies sind nur die offiziellen Zahlen. Im eigenen Land brauchen Jugendliche nicht mehr auf bessere Zeiten zu hoffen, denn diese wird es so bald nicht geben. Portugal beispielsweise versuchte die Auflagen der Troika besonders akribisch zu erfüllen. Das Ergebnis nach jahrelangem Sparen, Kürzen und Entlassen? Die Wirtschaft befindet sich in einer tiefen Rezession. Die Schulden steigen weiter. Ein Ende der Misere ist nicht in Sicht. Umsonst bekommt die arme Verwandtschaft aus dem Süden nur die Ratschläge aus Berlin. Wie auf dem Gipfeltreffen gegen Jugendarbeitslosigkeit, zu dem Bundeskanzlerin Merkel geladen hatte. Dort empfahl sie ihren europäischen Kollegen unter anderem, sie sollten doch das deutsche duale Bildungssystem übernehmen. Die entscheidende Frage wurde dort aber nicht gestellt. Was nützt eine Ausbildung, egal wie sie nun strukturiert sein mag, wenn es am Ende gar keine Stellen zu besetzen gibt? Schließlich war keine Generation so gut ausgebildet wie die heutige. Noch niemals zuvor haben in Spanien oder Portugal so viele Jugendliche studiert. Allein, es nützt nicht viel. Was bleibt, ist die Abstimmung mit den Füßen. Sie führt zumeist in den Norden, dorthin, wo der Bedarf an ehrgeizigen und gut ausgebildeten Arbeitskräften wächst. So zieht Deutschland die besten Köpfe aus dem südlichen und östlichen Europa ab. Ingenieure und Softwarespezialisten, Techniker und Facharbeiter. Aber auch bei den weniger qualifizierten und niedrig bezahlten Tätigkeiten im Dienstleistungssektor ist die Nachfrage groß. In Hotels und Restaurants, in der Altenpflege und in der Nahrungsmittelindustrie. Der Job meines Lebens, heißt vielversprechend das Anwerbeprogramm der Bundesagentur für Arbeit. Diese Entwicklung gab es in Europa auch schon früher, als die Hoffnungslosen aus der Peripherie in imperiale Zentren wie London oder Paris strömten, um dort ein besseres Leben zu führen. Heute sitzt der Hegemon in Berlin. Und dort werden die Bedingungen festgelegt, unter denen es in der peripheren Eurozone weitergeht. 6 Milliarden Euro sollen im EU-Haushalt zugunsten eines Jobprogramms umgeschichtet werden. Angesichts von über 5 Millionen arbeitslosen Jugendlichen in Europa handelt es sich dabei um einen winzigen Betrag. Vor allem im Vergleich zu den Summen, die für die Rettung des europäischen Bankensystems bereitgestellt wurden. Auch davon profitierten besonders deutsche Institute. Es darf keine verlorene Generation geben, hatte Merkel vor dem Gipfeltreffen pathetisch erklärt. Doch um dies zu verhindern, ist es mittlerweile zu spät. Deutschland ruiniert den südlichen Ländern der Eurozone nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft. Chronologie der Nötigung, Juli 2013. Politische Stabilität ist erste PX-Pflicht. In den PX-Staaten Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Spanien. Nachdem in Portugal der kleinere Koalitionspartner, die konservative Volkspartei PP, gegen den Ministerpräsidenten Coelho von der sozialdemokratischen PSD den Aufstand geprobt hatte, ist nun wieder Ruhe eingekehrt. Wie wenig ernst der politische Umschwung des Partido Popular zu nehmen war, zeigte sich, als nach der Einigung beide Parteien Übereinstimmung verkündeten, dass der Austeritätskurs der Regierung auch bis zu den Neuwahlen in 2 Jahren unbedingt fortgeführt werden müsse, um griechische Verhältnisse zu vermeiden. Vorausgegangen waren der Einigung Interventionen der EU. Kommissionspräsident Barroso, selbst ehemaliger Ministerpräsident des Landes und Mitglied der PSD, hatte mit großer Beunruhigung auf die Verhältnisse in Portugal hingewiesen und an das Verantwortungsbewusstsein aller Parteien und ihrer Anführer appelliert, den bisherigen Kurs fortzusetzen. Politische Instabilität wäre katastrophal für das portugiesische Volk, umso mehr als es erste Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung gibt, so Barroso. Wirtschaftskommissar Olli Rehn hatte eine rasche Stabilisierung verlangt, die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Erfolg schaffen solle. Der Vorsitzende der Eurogruppe, Dijsselbloem, wollte gar politische Sanktionen gegen das Land nicht ausschließen, das 2011 insgesamt 78 Milliarden Euro zu je einem Drittel aus EU-Krediten, Garantien aus dem Euro-Rettungsfonds EFSF und vom IWF erhalten hatte und für das die nächste Rate in Höhe von 2,8 Milliarden Ende Juli 2013 fällig wird. Sein Aufruf, dass Portugal seiner Verantwortung gerecht zu werden habe, verhallte denn auch nicht ungehört. Dabei galt Portugals Regierung als Musterschüler unter den südeuropäischen Krisenstaaten. Deutschlands Regierungssprecher Seibert hatte noch in der Regierungskrise die Verlässlichkeit des Kabinetts Coelhos ausdrücklich gelobt, das in den vergangenen 2 Jahren nicht nur innerhalb der EU als loyaler Unterstützer der deutschen Austeritätspolitik galt, sondern dessen Krisenmanagement das Defizit des ärmsten Landes Westeuropas auch an den Wurzeln gepackt habe. Was er damit meint, hatte zuletzt der zunächst vom portugiesischen Verfassungsgericht blockierte, dann aber doch nur unwesentlich überarbeitete Haushaltsentwurf für das nächste Jahr bewiesen, der die Staatskasse um insgesamt 4,8 Milliarden Euro, immerhin fast 5% der Ausgaben, entlasten soll. Zu dem Plan gehören die Ausdehnung der Wochenarbeitszeit von Beamten von 35 auf 40 Stunden, die Streichung von 30.000 Stellen im öffentlichen Dienst sowie die Anhebung des allgemeinen Renteneintrittsalters von 65 auf 66 Jahre. Euma Pessoa Boa de Mais, hatte Francesco Franco, Wirtschaftsprofessor an der Universidade de Nova in Lissabon, begeistert die ersten Initiativen der neuen Regierung unter Coelho kommentiert. Ein zu guter Mensch. Gemeint war nicht etwa, dass der konservative Ministerpräsident es mit seinen Mitmenschen gut meine, sondern dass er über die Anforderungen der sogenannten Troika aus Europäischer Kommission, EZB und IWF in seinen Bemühungen, Portugal konkurrenzfähig zu machen, noch hinausgegangen war. Die Durchsetzung von Sparpaketen, Privatisierungen, Kürzungen beim Arbeitslosengeld, die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 23% und die weitere Reduzierung der Löhne und Verlängerung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst, allesamt Maßnahmen, die bereits die sozialistische Regierung unter José Sócrates auf den Weg gebracht hatte, sowie die Abschaffung von Feiertagen, haben das Haushaltsdefizit 2012 von 9,8 auf 4,5% sinken lassen. Es sei Zeit, die faulen und manchmal selbstbezogenen Verhaltensweisen zu ändern, hatte der Ministerpräsident verkündet. Dennoch konnte die Staatsverschuldung nur um etwa 3 Milliarden auf etwas über 200 Milliarden Euro gesenkt werden. Das sind immer noch etwa 120% des Bruttoinlandsprodukts. Die Arbeitslosenquote war zuletzt auf 17,8% gestiegen. Der IWF kam zu der Einschätzung, dass für 2013 von einem weiteren Einbruch der Wirtschaft um etwa 2,5% auszugehen sei. Es scheint, als bestätige sich die Vorhersage Mohamed El Erians, des Präsidenten des weltgrößten Anleiheinvestors PIMCO, der den Weg Portugals zu einem zweiten Griechenland bereits 2012 als alternativlos beschrieben und von der EU eine wachstumsorientierte Politik für das Land gefordert hatte. Die Politik in Portugal und die der EU sind aber nach wie vor gegensätzlich. Portugal hat wesentlich bessere Chancen, die Krise zu überwinden, als Griechenland, hatte Klaus Schrader vom Kieler Institut für Weltwirtschaft entgegen El Erians Auffassung behauptet, als er 2012 eine 70-seitige Analyse der portugiesischen Wirtschaft vorstellte, die nicht nur der deutschen Regierung Hoffnungen auf eine Gesundung des kranken Mannes im äußersten Südwesten Europas machte, sondern auch die Basis für die Politik der Troika darstellt. Es geht jetzt darum, den Standort so aufzupolieren, dass er wieder Investoren anlockt, forderte Schrader. Die Ansicht, dass Portugal, dessen Außenhandelsbilanz in diesem Jahrhundert immer negativ war und dessen Defizit zumeist an die 10% betrug, ein konkurrenzfähiges Mitglied der EU werden könnte, ist begründet in den günstigeren Voraussetzungen im Vergleich zu Griechenland. Neben dem Tourismus gelten vor allem die in den 90er Jahren in Portugal entstandenen Industrien im Bereich der Autozulieferer und der Elektrotechnik als international konkurrenzfähig. Ganz im Gegenteil zur Agrarwirtschaft, die die geringste Produktivität in der Eurozone aufweist. Die weitgehende Abschaffung des Kündigungsschutzes, die geplante Übernahme des deutschen Modells der dualen Ausbildung und die Senkung der Löhne. Der monatliche Durchschnittsverdienst ist auf weniger als 1.100 Euro brutto gesunken, lassen zumindest einige Investoren jubilieren. Es sind in erster Linie die Ärmsten, deren Einkommen in der Krise am stärksten gesunken sind, vermeldete die Investmentbank Credit Suisse, um zwar auf die daraus resultierende Instabilität hinzuweisen, aber gleichzeitig Portugal ihren Kunden schmackhaft zu machen. Wie fragil und von der allgemein gerühmten Stabilität der politischen Führung Portugals abhängig der Konsolidierungskurs des Staats letztlich aber ist, deutete sich in der Regierungskrise bereits an. Der portugiesische Leitindex sank um fast 7% und lag so niedrig wie zuletzt im November. Zeitweilig war der Kurs der richtungsweisenden 10-jährigen Staatsanleihen um knapp 12% eingebrochen und betrug über 8%. Vollständig erholt hat er sich bis heute nicht. Bei Neuausgaben muss die portugiesische Regierung mittlerweile 13,5% Zinsen gewähren, die nach Griechenland höchsten innerhalb der Eurozone, um überhaupt noch an Geld zu kommen. Die Ratingagentur Moody's hat mittlerweile den Bonitätsstatus des Landes gleich um 4 Stufen von BAA1 auf BA2 gesenkt, was Ramschniveau bedeutet. Zwar protestierte Passos Coelho in einer seiner ersten Stellungnahmen nach den Problemen im Kabinett. Ein anderes Argument als die politische Stabilität des Landes, in dem der Kurs auch von den oppositionellen Sozialisten weiterhin unterstützt wird, fiel ihm allerdings nicht ein. So wird trotz eines Protestes von Angela Merkel an die Adresse der Ratingagentur auch der Musterschüler weiterhin auf Bestnoten verzichten müssen. Zu wenig und zu langsam lautet das Fazit des jüngsten Berichts der sogenannten Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds zu Griechenland. Der Staat habe sein Steuersystem nicht schnell genug reformiert und nicht genügend Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen. Bevor es neue Zahlungen gibt, soll die Regierung einige tausend öffentliche Bedienstete entlassen. Dabei kann die griechische Regierung erstaunliche Ergebnisse vorweisen. In den vergangenen 5 Jahren wurde das Haushaltsdefizit von über 15 auf voraussichtlich 4,3% gesenkt. In einem solchen Ausmaß ist dies noch keinem anderen Land der EU gelungen. In diesem Jahr übertreffen die Griechen sogar die Planvorgabe. Doch je mehr das Land kürzt, desto tiefer versinkt es in der Rezession. Sogar der IWF hat eingeräumt, dass zwischen den eigenen Prognosen und der Realität ein sehr großer Unterschied bestehe. Der IWF rechnete fest damit, dass 2012 die Wirtschaft in Griechenland wieder wachsen würde. Stattdessen verschlechtert sich die Lage. Nun wird der Aufschwung für 2014 prognostiziert. Seit fast 5 Jahren schrumpft die griechische Ökonomie ununterbrochen. Über 1/4 der früheren Wirtschaftsleistung ging verloren. Auch dies ist in Westeuropa beispiellos. Kein anderes Land hat dort seit Kriegsende Ähnliches durchgemacht. Allein in den vergangenen 3 Jahren haben 1 Million Menschen ihren Job verloren. 2/3 der Jugendlichen unter 25 Jahren sind arbeitslos. 1 Jahr lang wird Arbeitslosengeld in Höhe von 360 Euro gezahlt. Danach ist Schluss. Einige Folgen dieser Politik haben die Epidemiologen David Stuckler und Sanjay Basu kürzlich in ihrem Buch The Body's Economic aufgezeigt. Die Wissenschaftler haben jahrelang Statistiken und Zahlenmaterial gesichtet, um zu ermitteln, wie sich Wirtschaftskrisen auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken. Rezessionen können schmerzhaft sein. Aber Austeritätspolitik tötet, könnte man ihre Ergebnisse zusammenfassen. So musste Griechenland, einer Auflage der Troika folgend, seit 2009 rund 1/3 seines Gesundheitsetats kürzen, der von 24 auf 16 Milliarden Euro sank. In den folgenden Jahren wurde weiter gespart. Denn nach einem Beschluss des IWF darf das Land nur noch maximal 6% seines Bruttosozialprodukts für die Gesundheitsversorgung verwenden. Seitdem ist die Kindersterblichkeit um 40% und die Rate der HIV-Infektionen um 52% gestiegen, wie die Zahlen der Autoren belegen. In den Krankenhäusern fehlen selbst einfachste Dinge wie Handschuhe oder Schmerzmittel. Nur 2/3 der Bevölkerung können noch ein Hospital aufsuchen. Der Rest ist aus der Krankenversicherung geflogen. während die Zahl der Erkrankten deutlich zunahm, fielen 35.000 Klinikstellen weg. Angesichts der ökonomischen Langzeitfolgen, die durch Selbstmorde, Krankheit und Arbeitslosigkeit entstehen, entlarve sich die Austeritätspolitik als destruktive Ideologie. Die Nebenwirkungen der Behandlung sind katastrophal und oftmals tödlich. Es konnte kein positiver Nutzen festgestellt werden, schreiben die Autoren. Angesichts dieser fatalen Entwicklung ist unklar, was die Politik der Troika eigentlich bezwecken soll. Falls sie ein Exempel an Griechenland statuieren wollte, ist es ihr zweifellos gelungen. Der Zeitpunkt, zu dem der deutsche Finanzminister Griechenland besuchte, war ebenso dramatisch gewählt wie die Botschaft, die er überbrachte. Nur einen Tag vor der Ankunft von Wolfgang Schäuble verabschiedete das griechische Parlament ein weiteres Sparpaket. Demnach sollen noch 2013 bis zu 15.000 Staatsbedienstete entlassen werden, sonst erhält das Land keine Kredite mehr. Kaum gelandet, lobte Schäuble den Beschluss in den höchsten Tönen. Die Regierung in Athen sei insgesamt auf einem Weg, der Griechenland in eine bessere Zukunft führt, sagte er. Und er sei zuversichtlich, dass die Wirtschaft des Landes bald wieder auf Wachstumskurs kommen werde. Doch diese Hoffnungen werden mittlerweile nicht einmal mehr von der Troika aus EZB, EU-Kommission und IWF geteilt, die den drastischen Sparkurs einst verordnet hatte. Schließlich ist es völlig schleierhaft, warum ausgerechnet Massenentlassungen bei einer offiziellen Arbeitslosenquote von 27% das Land aus der Krise führen sollen. Seit 5 Jahren schrumpft die Wirtschaft, eine Besserung ist nicht in Sicht. Infolge der schweren Rezession wachsen seitdem nur die Schulden. Mittlerweile beträgt das Defizit über 220 Milliarden Euro. Ende 2013 soll es bereits wieder 175% des Bruttosozialprodukts betragen. Um die Summe spürbar zu reduzieren, müsste die griechische Wirtschaft künftig chinesische Wachstumsraten überbieten. Indes erhält das Land von der Troika immer wieder neues Geld, das im Wesentlichen dazu dient, alte Schulden beim IWF oder bei der EZB zu bedienen. Der IWF hatte bereits Anfang Juni 2013 erklärt, dass die bisherige Sparpolitik gescheitert sei. Ohne einen weiteren Schuldenschnitt sei das Land nicht zu retten, hieß es in einem entsprechenden Bericht. Dieser Meinung schlossen sich auch konservative Einrichtungen wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft an. Davon will aber Wolfgang Schäuble partout nichts wissen. Er rate dringend davon ab, sich mit dieser Möglichkeit überhaupt zu beschäftigen, erklärte er in Athen unentwegt. Angeblich würden solche Überlegungen die Griechen nur dazu verleiten, die für sie so schmerzhaften Reformmaßnahmen einzustellen. Tatsächlich müsste die Bundesregierung eingestehen, dass ihre Strategie versagt hat. Doch von einem neuerlichen Schuldenschnitt wären nun vor allem öffentliche Gläubiger und damit auch deutsche Steuerzahler betroffen. Deutschland hat Griechenland bislang über Hilfskredite und Anleihekäufe rund 80 Milliarden Euro geliehen. Die Hälfte der Summe wäre bei einem neuen Schnitt wohl verloren. Und vermutlich würden andere Länder wie Portugal bald mit ähnlichen Forderungen folgen. Vor der Bundestagswahl will Schäuble eine solche Entwicklung auf jeden Fall verhindern. Auf Dauer wird dies aber nicht möglich sein. Fraglich ist nur, wer dann für das Desaster verantwortlich gemacht werden wird. Die Bundesregierung wegen ihrer fatalen Politik oder wiederum die Griechen? Die Antwort wird Schäuble sicherlich schon wissen. Chronologie der Nötigung, August 2013. Abgesehen vom gemeinsamen Krieg gegen Flüchtlinge und Piraten besteht Europapolitik aus permanenter Krisenregulierung, die sporadisch von anti-israelischen Beschlüssen aufgelockert wird. Ansonsten geht jede Nation eigene Wege, es sei denn, sie gehört zu den südeuropäischen Schuldnerstaaten, die allmählich ihre Souveränität verlieren und die ganze Wucht der ehernen deutschen Ambivalenz zu spüren bekommen. Jedes deutsche Kind, dessen Vater im Zweiten Weltkrieg war, bekam täglich zu hören, dass die Ostfront da eingebrochen war, wo Italiener standen. Dann sang er: Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, Bella, Bella, Bella, Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Im deutschen Bewusstsein war der Süden immer zugleich Paradies und Bedrohung. Früher seiner Moral, heute seiner Ersparnisse. Deshalb ist die Europapolitik, die seit 1949 in keiner Wahl eine Rolle spielte, diesmal ein existenzielles Thema. Der Deutsche fürchtet nichts so sehr wie den Verlust seiner Spargelder. Ob durch Inflation, Währungsreform oder Konfiskation wie auf Zypern. Im Wissen darum erneuerte Angela Merkel ihre Garantie für Guthaben bis zu 100.000 Euro und bewirkte damit ein kleines Wunder. Es gelang ihr, die Politikverdrossenheit, die eine Demokratieverdrossenheit war, zu verscheuchen. Für Deutsche ist eine Regierung, die ihr Spargeld garantiert, das Größte überhaupt. Das bildet Vertrauen in den Staat, das sie benötigen, um ihre Sehnsucht nach einem versicherten Leben zu stillen. Nach Allensbach befürchten 60%, dass die Kosten für die Euro-Stabilisierung Deutschland überfordern könnten. Aber nur 13% erwarten von der Bundesregierung Einschnitte in ihre Besitzstände. Merkel ist die Schutzpatronin der Spargelder. Ihr Wort begründet zwar keinen Rechtsanspruch, aber jeder Deutsche weiß, sie wird zuerst die Konten aller anderen Europäer plündern, bevor es dem deutschen Sparer an den Kragen geht. Mehr Wahlkampf muss nicht sein. Mehr Europapolitik verlangen die Deutschen nicht. Deshalb kommt die Alternative für Deutschland nicht voran, obwohl sie rechts genug ist. Mit der Wahl von Merkel honorieren Deutsche, dass ein Drittel der Europäer das deutsche Unternehmerrisiko und die Haftung für deutsche Sparkonten zu tragen hat. Beispiel Irland. 2008 quetschte die irische Regierung 64 Milliarden Euro aus den Iren heraus, um die Forderungen der deutschen Wirtschaft gegenüber irischen Pleitebanken zu begleichen. Das Einkommen der Iren sank um 25%, weil sie die Haftung für deutsche Risikogeschäfte zu übernehmen hatten. Warum ist das so? Der Hegemon kann anderen seine Bedingungen oktroyieren. Als Gläubiger kann Deutschland an der Spitze der Troika aus EZB, IWF und EU-Kommission Schuldenstaaten Hilfskredite gewähren oder verweigern. Ginge ein Staat in Konkurs, verlöre er seine Kreditfähigkeit und könnte keine Energie und andere Importwaren mehr bezahlen. Seine Bevölkerung würde hungern und frieren. Der gleiche Effekt träte ein, wenn Griechenland zur Drachme zurückkehrte. Den größten Anteil an der deutschen Überlegenheit haben der Fleiß und der Lohnverzicht des deutschen Proletariats. In 10 Jahren blieb in Deutschland beispielsweise der Lohnanstieg im öffentlichen Dienst mit 13% unter der Inflationsrate. In Frankreich stiegen die Löhne im gleichen Zeitraum um 30, in Italien um 40, in Spanien um 50 und in Griechenland und Irland jeweils um 110%. Keine Wahl ist ohne Humor. Diesmal äußert er sich in der gemeinsamen Suche nach einer Merkel-Verschwörung. Ganz dicht dran war die junge Welt, die von Merkels kalkulierter Demobilisierung durch Entpolitisierung sprach, um Anhänger der politischen Konkurrenz noch weniger zu motivieren als die eigenen. Passt doch mal besser auf euch auf. Andere führten ihre Müdigkeit auf die von Merkel inszenierte Langeweile zurück. Ulrich Beck erfand einen Merkiavellismus, dessen Merkmal sei, etwas nicht zu tun. Was kann Merkel dafür, dass Sarah Wagenknecht Ludwig Erhard nachtrauert und die SPD einen Kandidaten aufstellt, der Kindern Angst macht? Oder dafür, dass die SPD in der Europapolitik allem zustimmt, was Merkel will, um danach über ihren Themendiebstahl zu jammern oder mit ihrem Großplakat »Wer alles gibt, muss mehr bekommen« an die Kampagne zur Steigerung der Normen erinnert. Wie 1948, als das neue Deutschland jubelte, Kumpel Hennecke weit voraus, in der Grube Karl Liebknecht vom Steinkohlenwerk Gottes Segen, hat der Kumpel Adolf Hennecke in einer Sonderschicht eine beispielhafte Leistung vollbracht. Er hatte in einer unterstützten Aktion die Norm um 387% überboten, verlangte allerdings keinen Pfennig mehr. Alle beteuerten gerade, ihnen sei langweilig. Da brachte Wolfgang Schäuble mit dem dritten Hilfspaket für Griechenland wieder Leben in die Bude. Vertuschung! Schenken Sie den Wählern reinen Wein ein, Frau Bundeskanzler. Ich kann keine Summen nennen, ich weiß sie nicht. Man kann sie nicht wissen, antwortete Merkel. Das Handelsblatt ermittelte sofort ein deutsches Ausfallrisiko von 150 Milliarden Euro. Die Summe läge aber nur dann so hoch, wenn die Schuldner keinen Cent zurückzahlten, was unwahrscheinlich ist. Außerdem fehlte wieder einmal die Gegenbuchung. Erwähnt wurde nur, dass die Niedrigzinsen für deutsche Staatsanleihen dem Bundeshaushalt von 2010 bis 2013 41 Milliarden Euro eingebracht hätten. Wer die Zukunft der Eurozone am Modell studieren will, muss auf Deutschland und Italien blicken, wo zwei verschiedene ökonomische Welten in einem Binnenmarkt unter einem Währungsdach vereint sind. In Deutschland wird der Osten jedes Jahr mit 60 Milliarden Euro alimentiert. Gleiches geschieht mit Italiens Süden seit 1861. Während solche Disparitäten innerhalb der Nationen gerade so ausgehalten werden, fehlt dem Euroraum die nationale Bindungskraft, die einen vergleichbaren Länderfinanzausgleich aushielte. Die Mezzogiannisierung Europas wird voranschreiten und die Eurozone wird die Spannungen zwischen dem hegemonialen Deutschland und der Verarmung der anderen Bevölkerungen kaum aushalten. Niemand kann sagen, wann und wie die Auflösung geschehen wird, aber so wie er heute existiert, ist der Euroraum bereits Geschichte. Merkel und Schäuble setzen auf eine gestreckte Abwicklung der Krise im Euroverbund, weil Deutschland davon so lange profitieren kann, bis die Abnehmer wegbrechen. Und weil eine kleine Chance besteht, die europäische Kapitalbildung zulasten des Konsums wieder in Gang zu bringen. Das gilt auch fürs Inland. In Deutschland wird das Spargeld bei Guthabenzinsen von 0,5% und einer Inflationsrate von 2,5% in 10 Jahren um 25% dezimiert und in 20 Jahren um 50%. Was die Krise kostet, werden in Deutschland die Erben zu spüren bekommen. Chronologie der Nötigung, September 2013. Die Hände sind zu einer Raute geformt und obwohl man kein Gesicht auf dem Plakat erkennen kann, wissen alle, wer gemeint ist. Deutschlands Zukunft in guten Händen, heißt der dazugehörige Slogan. Die überdimensionierte Wahlwerbung für Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ganz Europa Aufmerksamkeit erregt. Denn auch in Athen und Lissabon sind die Geste und die dazugehörige Person bestens bekannt. Nur die Interpretationen unterscheiden sich. Was in Deutschland als eher betulich erscheint, gilt woanders als autoritäres Zeichen. Nie wurde in jüngerer Zeit ein politisches Ereignis mit größerer Spannung erwartet als die deutsche Bundestagswahl. schreibt die italienische Nachrichtenplattform L'Inchiesta. Denn für das laufende Jahr könnte der 22. September zu einem einschneidenden Moment der Euro-Krise werden. Von einer existenziellen Bedeutung der Wahl ist in Deutschland hingegen wenig zu spüren. Während anderswo Regierungen stürzten und Massenproteste alltäglich sind, sitzt die Regierung in Berlin fest im Sattel. Das macht sich auch im Wahlkampf bemerkbar. Fast alle Parteien halten sich zum Thema Euro-Krise bedeckt. Weder die Grünen noch die Sozialdemokraten greifen die bisherige Sparpolitik der Bundesregierung grundsätzlich an. Stattdessen wird leidenschaftlich über eine Autobahnmaut für Ausländer debattiert und über die Frage, ob ein vegetarischer Tag in den Kantinen wünschenswert sei. Lange vor dem eigentlichen Urnengang zweifelt fast niemand daran, dass die amtierende Bundeskanzlerin auch künftig regieren wird, in welcher Koalition auch immer. Ihre Strategie der ruhigen Hand kommt an. Die Deutschen mögen Merkel, fasst der britische Guardian die Stimmung zusammen. Der Grund liege in ihrer Machtpolitik, den die Zeitung als Machiavellismus bezeichnet. Eine Kombination aus Machiavelli und Merkel. Der Begriff stammt ursprünglich von dem Soziologen Ulrich Beck, der Deutschland als großen Gewinner der Euro-Krise ausmachte. Alle blicken auf den Euro und alles läuft auf Deutschland zu. Niemand hat es angestrebt, doch angesichts eines möglichen Zusammenbruchs des Euros ist eingetreten, wovor Thomas Mann 1953 gewarnt hat, nämlich ein deutsches Europa. Eine charakteristische Eigenschaft von Merkels Politik sei ihre zögerliche Haltung. Und gerade in diesem machtpokernden Jein erfahren die auf Kredite angewiesenen Länder, wie abhängig sie von Deutschlands Zustimmung sind, meint Beck. Der D-Mark-Nationalismus, konstitutives Element der deutschen Nachkriegsgeschichte, habe sich zu einem deutschen Euro-Nationalismus transformiert. Der Guardian greift diese Überlegung auf. Merkel wolle im Ausland gefürchtet und in der Heimat geliebt werden. Vielleicht, weil sie die anderen Länder bereits das Fürchten gelehrt hat, kommentiert die Zeitung. Brutaler Neoliberalismus nach außen, sozialdemokratischer Konsens zu Hause. So lautet das Erfolgsrezept, das Machiavelli ermöglicht, ihre eigene Machtposition und die Deutschlands stetig zu untermauern. Zumindest das britische Establishment kann mit dieser Strategie aber gut leben. Die distanzierte Haltung Merkels zu Europa passt zur konservativ-liberalen Koalitionsregierung in London, die nichts so sehr verabscheut wie ein zu hohes Maß an Regulierung. Stick with Mutti. Halte dich an Mutti, empfiehlt deswegen der wirtschaftsliberale Economist. Wir glauben, dass Frau Merkel die richtige Person ist, um ihr Land zu führen und folglich auch Europa. Dabei ist das Lob durchaus doppeldeutig gemeint. Auf dem Titelbild der aktuellen Ausgabe liegt der schiefe Turm von Pisa schon fast am Boden, während sich der Pariser Eiffelturm wie eine verdorrte Blume bedrohlich zur Seite neigt. Die griechische Akropolis ist versunken. Der Londoner Big Ben auch. Die einzige, die noch aufrecht steht, ist Angela Merkel. One woman to rule them all, lautet die wenig schmeichelhafte Schlagzeile. Eine Frau, die alle beherrscht. Mehr Sympathie hegt man für Merkel derzeit in Polen. Allerdings weniger wegen ihres politischen Führungsstils, sondern weil bekannt wurde, dass ihr Großvater Pole war. Ansonsten hält sich das Interesse der polnischen Medien an den Bundestagswahlen in Grenzen. Mit gemischten Gefühlen wird hingegen in Italien das kommende Wochenende erwartet. Kurz vor den Wahlen ist es schwierig, das Land einzuordnen, schreibt die Tageszeitung La Repubblica. Das passive Warten auf den Ausgang der Bundestagswahlen bestätige die hegemoniale Stellung Deutschlands, die als unverrückbar, unausweichlich gelte. Ebenso zwinge Deutschlands Stimme allein allen anderen Ländern der Union die Sparpolitik auf. Eine schwache Hoffnung bringt allenfalls der Gedanke mit sich, dass sich die unnachgiebige Haltung Merkels nach der Wahl ändern könnte, falls sie gezwungen sein sollte, mit den Sozialdemokraten zu regieren. In einer großen Koalition wäre der bisherige Kurs nicht mehr ganz so einfach fortzusetzen, wären Erleichterungen bei den Sparauflagen zumindest denkbar. Aus dem gleichen Grund wünscht sich die konservative spanische Regierung, dass die deutschen Sozialdemokraten erfolgreich sind. Die ideologischen Gemeinsamkeiten mit Merkel haben dem spanischen Ministerpräsidenten Rajoy bislang nicht viel genützt. Mit einem neuen Koalitionspartner könnte der Druck der deutschen Regierung, unter dem Spanien seit geraumer Zeit leidet, hingegen etwas nachlassen. Ankündigungen wie die von Kanzlerkandidat Steinbrück, der eine Art europäischen Marshallplan initiieren will, wecken in Spanien die Hoffnung, mehr finanzielle Hilfe zu erhalten, damit die enorme Jugendarbeitslosigkeit bekämpft werden kann. Über die grundlegende Ausrichtung der deutschen Europolitik macht sich aber in Spanien niemand Illusionen. Schließlich hat es nicht einmal der französische Präsident Hollande geschafft, die deutsche Strategie nachhaltig zu beeinflussen. In Paris gibt man sich mittlerweile mit kleinen Erfolgen zufrieden, etwa mit dem gemeinsamen Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit. Und dass Merkel sozialdemokratische Forderungen wie den Mindestlohn in ihr Programm aufgenommen hat, kommt den französischen Sozialisten zumindest entgegen. Große Veränderungen erwartet die französische Regierung von der Wahl nicht. Sorge kommt allerdings wegen der Euroskeptiker von der Partei AfD auf. So gilt die neue Partei der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos als Symptom für die demokratische Veränderung durch die Überalterung der deutschen Wähler, was nichts Gutes ahnen lasse. Die Rentnerrepublik sei bereits Realität, analysiert die Zeitung. Insbesondere der bürgerliche Rentner stünde den Thesen der AfD aufgeschlossen gegenüber. Für ihn stellen die Euro-Krise und die Rettung von Ländern wie Griechenland eine doppelte Gefahr dar. Sie bedrohen wegen der niedrigen Zinsen seine Ersparnisse und die Finanzen des Staats, der ihm nicht nur seine Rente bezahlen, sondern auch für die Rettung der krisengebeutelten Länder aufkommen muss. In dem Land, vor dem sich die deutschen Rentner besonders fürchten, ist der deutsche Wahlkampf das wichtigste Thema in den Medien. Kein Tag, an dem nicht ein Bild von Kanzlerin Merkel in einer griechischen Zeitung erscheint. Kaum eine Nachrichtensendung, die nicht über die deutsche Innenpolitik berichtet. Mit großem Interesse wurde auch das TV-Duell von Merkel und Steinbrück verfolgt und enttäuscht registriert, dass über Griechenland gerade einmal ein paar Minuten lang gesprochen wurde. Das große Interesse ist nachvollziehbar, denn das weitere Schicksal des Landes hängt im Wesentlichen von den Entscheidungen der deutschen Regierung ab. In dieser Woche wollen die griechischen Gymnasiallehrer für mehrere Tage streiken, um gegen Lohnkürzungen, Entlassungen und Personalmangel zu protestieren. Hinzu kommt eine zweitägige Arbeitsniederlegung aller Staatsbediensteten. Die Gesellschaft könne keine Maßnahmen mehr ertragen, alles hänge am seidenen Faden, erklärte Ministerpräsident Samaras. Ohne ein weiteres Hilfspaket kann Griechenland das kommende Jahr nicht überstehen. Schäuble brachte zudem ein weiteres Rettungspaket für Portugal ins Gespräch. Das Land sei zwar insgesamt gut unterwegs, meinte er auf einer Wahlkampfveranstaltung, aber ein bisschen Probleme werde es weiterhin vielleicht noch geben. Ende des Jahres 2013 werden die Staatsschulden trotz rigider Sparmaßnahmen so stark gestiegen sein, dass sich Portugal nicht mehr alleine refinanzieren kann. Eine neue Bundesregierung wird bald Entscheidungen über neue Rettungspakete oder sogar über einen weiteren Schuldenschnitt treffen müssen. Für Griechen, Portugiesen und viele andere Europäer sind dies keine guten Aussichten. Die ruhige Hand in Berlin herrscht weiter. Chronologie der Nötigung, Oktober 2013. Sie sind erfolgreich und bislang von der Wirtschaftskrise kaum betroffen. Dennoch steigen die Europaskeptiker und Rechtspopulisten in den reichen Ländern des Kontinents kontinuierlich in der Wählergunst. Die Alternative für Deutschland erhielt aus dem Stand heraus fast 5% der Stimmen bei den Bundestagswahlen. Und kaum jemand bezweifelt, dass sie im kommenden Jahr bei Landtags- und Europawahlen zulegen wird. In Österreich erreichten die Rechtspopulisten zusammen knapp ein Drittel aller Stimmen. Und in Norwegen deutet nach ihrem Wahlerfolg alles auf eine Regierungsbeteiligung der rechtspopulistischen Fortschrittspartei hin, der bis 2006 auch der Rechtsextremist und Massenmörder Anders Breivik angehörte. Dabei hat der Schengen-Staat Norwegen, der zwar nicht zur EU, aber zum europäischen Wirtschaftsraum gehört, alles, wonach sich in Europa alle anderen sehnen. In den vergangenen 10 Jahren stiegen dort die Löhne deutlich schneller als die Preise. Die Arbeitslosenquote ist die niedrigste in ganz Europa. Das Wohlfahrtssystem gilt weltweit als beispielhaft. Dennoch gelingt es den Fortschrittlichen, die Ängste vor allem der Mittelschicht mit einfachen Mitteln zu bedienen. Diese hat noch etwas zu verlieren, sozialen Status und materielle Privilegien. Sie sieht sich von zwei Seiten bedroht. Einerseits durch die zunehmende Masse der sozial Deklassierten, seien es Flüchtlinge oder die Arbeitslosen in den europäischen Peripheriestaaten. Andererseits durch die neuen global agierenden Finanzeliten, die das alte industriell geprägte System ergänzen und deren Handeln für viele kaum durchschaubar ist. Diese Statussorgen konterkarieren die Rechtspopulisten, indem sie eine ethnisch-nationale Homogenität beschwören, die es mit allen Mitteln gegen Fremdes zu verteidigen gelte. Die Botschaft findet nicht nur in Norwegen Zuspruch. Mit dem Slogan »Wir sehen nicht ein, warum wir für Portugal zahlen sollen« heimsten die »wahren Finnen« 2011 einen großen Wahlerfolg ein. »Liebe deinen Nächsten«, »für mich sind das unsere Österreicher«, ließ FPÖ-Spitzenkandidat Strache plakatieren. In Dänemark fordert ein Abgeordneter der rechten Volkspartei, die Grenzen zu osteuropäischen Ländern zu schließen. In Frankreich wächst die Beliebtheit des Front National mit seiner Vorsitzenden Marine Le Pen, die aus der EU austreten und die Zuwanderung drastisch einschränken will. Zu den Krisengewinnern gehören auch die Separatisten aus den reichen Regionen wie Katalonien oder Schottland, die ihren Wohlstand möglichst bald selbst verwalten wollen. Während sich in den reichen europäischen Staaten der Wohlstandschauvinismus noch in die moderate Reform bürgerlicher Parteien kleidet, orientieren sich die Verlierer an der völkischen Variante, wie bis vor kurzem der beispiellose Aufstieg der narzisstischen goldenen Morgenröte in Griechenland zeigte oder an der Regierung Viktor Orbáns in Ungarn sichtbar wird. Der Puls der von Abstiegsängsten geplagten Bürger wird sich demnächst noch weiter beschleunigen. Bald stehen weitreichende Entscheidungen an. Griechenland benötigt dringend ein neues milliardenschweres Hilfspaket. Völlig unklar ist, ob Portugal oder Irland sich je wieder selber finanzieren können. Die geplante Bankenunion kommt kaum voran. Und jede auch nur vorläufige Lösung ist mit hohen Kosten verbunden, die jene, die das nötige Budget hätten, nicht zahlen wollen. Die rechten Populisten können sich schon auf die nächsten Wahlen freuen. Vom Treffen der EU-Finanzminister im litauischen Vilnius wird, wenn überhaupt, nur der hochrote Kopf des sichtlich erregten französischen Finanzministers Pierre Moscovici in Erinnerung bleiben. Hört auf mit dieser Art von Frankreich-Bashing, als wären wir der kranke Mann Europas, rief er seinen europäischen Kollegen und den Verantwortlichen der EU-Institutionen zu und verwies auf die zuletzt von der Regierung durchgesetzten Maßnahmen. Moskowitzis Ausbruch ausgelöst, hatte offensichtlich EU-Währungskommissar Olli Rehn, der zu Beginn des Treffens die französische Regierung zu weiteren Reformen aufgerufen hatte. Es sei noch eine Menge zu tun, um nachhaltiges Wachstum und neue Jobs zu schaffen, sagte Rehn ausdrücklich auch im Namen der gesamten EU-Kommission. Die Regierung werde das Reformtempo erhöhen müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs zu stärken, hatte bereits einen Tag zuvor Jörg Asmussen, das deutsche Mitglied im Direktorium der EZB, gesagt. Zwar seien die allesamt 2013 in Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen, wie die Erhöhung der Rentenbeiträge, die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Einführung von Kurzarbeit, Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst und die Haushaltseinsparungen von insgesamt 15 Milliarden Euro für 2014 in die richtige Richtung gegangen, aber eben nicht weit genug, so Asmussen. Zufriedener zeigten sich die Verantwortlichen in der EU dagegen mit der Entwicklung in anderen Teilen Europas. Wie es dort konkret aussieht, hat ein Bericht der Hilfsorganisation Oxfam enthüllt. Unter dem Titel »Ein abschreckendes Beispiel. Europas bittere Krise der Armut und Ungleichheit« werden hier die sozialen Folgen des EU-Krisenregimes untersucht. Darin heißt es: Bereits Ende des vergangenen Jahres waren mehr als 24% der Bevölkerung in Europa, das heißt 121 Millionen Menschen, von Armut bedroht. Wir gehen davon aus, dass die Zahl um bis zu 25 Millionen bis zum Jahr 2025 steigen könnte, wenn die Sparpolitik nicht beendet und ein anderer Kurs eingeschlagen wird. Laut Oxfam erinnerten die europäischen Sparmaßnahmen an die sogenannten Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds in Ländern Lateinamerikas, Südostasiens und Afrikas in den 80er und 90er Jahren. Die auffälligste Folge des Krisenregimes sei die Verstärkung sozialer Ungleichheit in den Gesellschaften. Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien und Großbritannien, Länder, die bei den Sparmaßnahmen am aggressivsten vorgegangen sind, werden bald die Länder mit der größten Ungleichheit in der ganzen Welt sein, heißt es in dem Bericht. Anlässlich der Vorstellung der Untersuchung zog Natalia Alonso, Leiterin des EU-Büros von Oxfam, Vergleiche mit den Ländern mit der am wenigsten gleichmäßigen Vermögensverteilung. Die Kluft zwischen Arm und Reich in Großbritannien und Spanien könnte bald genauso groß sein wie im Südsudan oder Paraguay. Auch wenn dieses Szenario übertrieben sein dürfte, so haben EU-weit lediglich die reichsten 10% vorbehaltlos von der Politik der vergangenen Jahre profitiert. In allen europäischen Staaten konnten sie ihren Anteil am Gesamtvermögen steigern. In Deutschland in den vergangenen Jahren um jährlich 1% auf deutlich über 60%. Und sogar in Griechenland stieg der Gesamtvermögensanteil der 2000 reichsten Familien von etwa 75 auf über 80%. Auf der anderen Seite prägen sinkende Reallöhne und Arbeitslosigkeit die Lebensrealität des nicht privilegierten Teils der Bevölkerung in den Krisenstaaten. Eine von zwei Arbeiterfamilien dort ist direkt von dem Verlust des Arbeitsplatzes oder der Reduzierung der Arbeitszeit betroffen, heißt es im Oxfam-Bericht. Die Arbeitslosenquote in der EU ist seit 2008 von 7,1 auf 11,1% gestiegen. Im Euroraum gar von 7,6 auf 12,1%. Rekordhalter ist Zypern, das in den vergangenen 5 Jahren mehr als eine Vervierfachung der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen hatte. Die Quote auf dem Inselstaat stieg in einem Zeitraum von 3,9 auf fast 17%. In Spanien und Griechenland haben sich die Werte seit 2008 jeweils auf über 26% verdreifacht. Die Jugendarbeitslosigkeit erreicht in beiden Ländern Werte von über 50%. Die Einsparungen bis hin zu kompletten Streichungen bei Arbeitslosenunterstützungen, Renten und öffentlichen Dienstleistungen ergeben ein düsteres Bild brutaler Verarmung, das durch die Lohnentwicklung in Europa ergänzt wird. In 16 von 27 EU-Ländern sind die Löhne laut dem europäischen Tarifbericht der DGB-nahen Hans-Böckler-Stiftung im vergangenen Jahr gesunken. In Großbritannien und Portugal beispielsweise sanken zwischen 2010 und 2012 die Reallöhne um mehr als 3,2% und fielen damit auf das Niveau von 2003 zurück. Italien, Spanien und Irland verzeichneten in diesem Zeitraum ebenfalls einen Rückgang, wobei Griechenland mit einem durchschnittlichen Einbruch der Reallöhne von mehr als 10% den Spitzenplatz belegt. Umso dramatischer sind diese Zahlen, wenn man bedenkt, dass das Lohngefälle immer größer wird, da die unteren Lohngruppen überproportional starke Einschnitte hinzunehmen hatten. Der Niedriglohnsektor, definiert durch Löhne, die weniger als 2/3 des mittleren Lohns betragen, wird in Europa nach deutschem Vorbild überall ausgebaut. Hierzulande arbeitet mittlerweile fast jeder Vierte für Niedriglöhne. Während in Osteuropa die Quoten überwiegend noch höher sind, wird dieser Sektor in allen westeuropäischen Staaten derzeit nach dem Vorbild der Agenda 2010 ausgebaut. In vielen Ländern wurden dafür die Mindestlöhne gesenkt, in Griechenland im vergangenen Jahr um über 22% und in Portugal auf weniger als 3 Euro pro Stunde. Während in Deutschland und Schweden die Lohnquote, der Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt, schon in den vergangenen 20 Jahren von 71 bzw. von 76 auf 64% fiel, müssen die weniger wettbewerbsfähigen Staaten dies nun in kürzerer Zeit nachholen. Die Lohnentwicklungen, genauer gesagt ihr Verhältnis zur Produktivität, die Lohnstückkosten, wurden in allen EU-Konzepten von der Lissabon-Strategie über den Euro-Plus-Pakt bis hin zum 10-Jahres-Plan der Agenda Europa 2020 zum zentralen Instrument für die Wiedergewinnung der Wettbewerbsfähigkeit erklärt. Die Verarmung ist dabei ein notwendiger und gewünschter Kollateralschaden, um Menschen in immer schlechter bezahlte Arbeit zu drängen. Die Kritik an der französischen Regierung geht auf diese Strategie zurück. Die zweitgrößte Volkswirtschaft des Euroraums war in den vergangenen Jahren die einzige innerhalb der EU, in der der Einkommensanteil der reichsten 10% gegenüber dem ärmsten Zehntel gesunken ist. Und auch die Lohnquote ist stabil geblieben. Mit solch halbherziger Verarmung wollen sich die Herrschenden der EU beim Kampf um den wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt nicht mehr länger zufrieden geben. Chronologie der Nötigung, November 2013. Griechenland rutscht immer tiefer in eine politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise. Die Zwei-Parteien-Regierung von Antonis Samaras mag das jüngste Misstrauensvotum im Parlament gut überstanden haben. Doch die anstehenden Austeritätsmaßnahmen üben enormen Druck aus, sowohl auf die Regierung als auch auf die Bürger. Die Möglichkeiten, einen Job zu finden, sind derzeit sehr gering. Die Arbeitslosigkeit hat einen neuen Rekordwert erreicht und liegt bei fast 28%, Tendenz steigend. Täglich schließen Geschäfte in jeder Ecke des Landes. Griechische und ausländische Unternehmen verlassen das Land, Investoren bleiben aus. Das Arbeitsinstitut des größten Gewerkschaftsverbandes für den Privatsektor schätzt, dass die Arbeitslosigkeit bis 2016 auf 34% steigen wird. Wegen der Sparprogramme der vergangenen 4 Jahre haben die griechischen Arbeitnehmer rund 41 Milliarden Euro an Einkommen verloren. Ihre Kaufkraft ist auf das Niveau von vor 14 Jahren gesunken. Vermutlich wird es 2 Jahrzehnte dauern, bis die Arbeitslosenquote in Griechenland wieder im einstelligen Bereich liegt. Aber auch wer eine Arbeit hat, wird nicht unbedingt bezahlt. Ein großer Teil der Angestellten im privaten Sektor muss mit erheblichen finanziellen Einbußen leben, weil viele Gehälter entweder gar nicht oder nicht vollständig ausgezahlt werden. Das Arbeitsinstitut schätzt, dass über 2/3 der Angestellten seit mehr als 3 Monaten auf ihr Gehalt warten. Trotzdem gehen sie weiterhin zur Arbeit. Aus Angst, da sie keine andere Hoffnung auf Beschäftigung haben. Auch die Anzahl derjenigen, die wegen des Verlusts ihres Arbeitsplatzes keine Krankenversicherung mehr haben, wächst ständig. Bei einer Gesamtbevölkerung von rund 11 Millionen hätten mehr als 3 Millionen Griechinnen und Griechen keinen Zugang zum Gesundheitssystem, gab der Präsident des Nationalen Trägers für Gesundheitsleistungen Dimitris Kontos bekannt. Die nahe Zukunft Griechenlands sieht düster aus, obwohl die Regierung den Eindruck erwecken möchte, dass die Krise bald vorbei sein wird, um das Sparregime der Troika aus EU, EZB und IWF fortzusetzen. Dieses sieht unter anderem vor, dass bis Ende 2014 15.000 Staatsbedienstete entlassen werden. Die Troika verlangt zusätzliche Einschnitte von weiteren 2 Milliarden Euro, unter anderem durch neue Steuern und weitere Kürzungen der Renten. Die Inspekteure der Troika setzen ihre Prüfungen in Athen fort, während der Protest immer lauter wird. Einige Monate vor der Europawahl wachsen sogar in Brüssel die Zweifel an der ökonomischen Kompetenz der Troika. Im Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments soll nun aufgrund der bisherigen Fehlprognosen, etwa hinsichtlich der Entwicklung der griechischen Staatsschulden, ihre Effizienz überprüft werden. Immer mehr Experten betonen, dass alternative Wege aus der Schuldenkrise nötig seien, damit das Land nicht an den Abgrund geführt werde. Doch auch innerhalb der Linken ist man hinsichtlich der parteieigenen Lösungsstrategien für die Schuldenkrise immer skeptischer. Manolis Glesos, altgedientes Mitglied von Syriza, sagte in einem Interview, dass die Partei noch keine überzeugende Antwort auf die Frage gegeben habe, woher sie im Fall einer Regierungsübernahme das notwendige Geld nehmen wolle, um ihr Programm umzusetzen. Eine Umfrage sieht Syriza als erste Partei mit 24,5% und Nea Demokratia knapp dahinter mit 23,5%. An dritter Stelle kommen die Neonazis von Krisi Afgi mit 10,5%. Dahinter folgen die sozialdemokratische PASOK, die kommunistische Partei und die konservative ANEL. Die demokratische Linke, die bis Juni zur Regierung von Samaras gehörte, würde demnach nicht einmal ins Parlament einziehen. Die Neonazis von Krisi Afgi haben es sogar geschafft, auch nach dem Hassmord an dem antifaschistischen Aktivisten und Rapper Pavlos Fissas und der Aufdeckung der Straftaten von Parteimitgliedern nicht an Stärke einzubüßen. Der Mord an 2 Mitgliedern von Krisi Afgi Anfang November hat zudem die Angst vor einer Eskalation der politisch motivierten Gewalt in Griechenland geschürt. Seit diesem Ereignis versucht die Führung von Krisi Afgi, sich als Opfer zu inszenieren und gemäßigte Positionen einzunehmen. Yannis Mavris, ein anerkannter politischer Analytiker des Landes, fasst die Situation in einem Interview wie folgt zusammen. Krisi Afgi sei inzwischen im Staat verankert. Die Partei habe so viel Spielraum gewonnen, weil sie ein Mittel zum Zweck der Regierung geworden sei, die sich in der Krise nicht anders zu helfen wusste, um die Bürgerinnen und Bürger von den Sparmaßnahmen abzulenken. Denn zugestimmt hätte niemand dieser Form des Selbstmords. Wir leben unter einer virtuellen parlamentarischen Demokratie. Dies wirft ganz klar die Frage nach einem neuen autoritären Etatismus auf, der Analogien zur Situation vor der Diktatur hat. Die Austeritätspolitik in der EU wird oft als alternativlos dargestellt. Viele Linke erhoffen hingegen vom Keynesianismus ein besseres Leben. Die Wochenzeitung Jungle World sprach mit dem Politikwissenschaftler und Publizisten Ingo Stützle über die Euro-Krise, Austerität und den Keynesianismus. Im Herbst erschien Stützles Studie »Austerität als politisches Projekt« im Verlag Westfälisches Dampfboot. Was meinen Sie mit »Austerität als politisches Projekt«? Der Titel ist den gegenwärtigen Entwicklungen in der Eurozone geschuldet. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sich mit der Schaffung des Euro das finanzpolitische Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts europäisieren konnte. Schließlich fällt eine solche Politik weder vom Himmel, noch ist sie einfach aus der Akkumulationsdynamik ableitbar. Ein politisches Projekt integriert verschiedene soziale und politische Kräfte, die nicht unbedingt bewusst das gleiche Ziel verfolgen. In einer bestimmten historischen Konstellation laufen ihre Aktivitäten jedoch im Resultat auf Gemeinsames hinaus. So war es mit dem Euro und dem Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts. Inzwischen will auch Kanada den Grundsatz gesetzlich verankern und US-Präsident Obama rief nach dem Haushaltsstreit dazu auf, trotz aller Differenzen mit den Republikanern gemeinsam dafür Sorge zu tragen, bald einen ausgeglichenen Staatshaushalt vorzulegen. Aber war nicht gerade die immer weitergehende Verschuldung der Staaten die vorherrschende Tendenz der vergangenen Jahrzehnte, die sich auch in der Krise fortgesetzt hat? Das stimmt, aber ein Regime der Austerität und hohe Staatsverschuldung sind nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern eher zwei Seiten einer Medaille. Die Idee, die Angst vor den Folgen der Verschuldung für eine Politik der Austerität zu nutzen, kennt nicht nur die politische Klasse in Deutschland. Bereits Ronald Reagan kannte sie. Dessen Direktor des Office of Management, David Stockman, prägte den Begriff des strategischen Defizits. Darunter verstand er eine nützliche Staatsverschuldung, die es plausibel macht, dass man sparen muss. Und ein solches Defizit erreicht man, indem man die Steuern für Vermögen, Spitzenverdiener und die große Industrie senkt. Ähnliches gibt es aus Großbritannien zu berichten, dem zweiten Land, das bei der Durchsetzung neoliberaler Politik eine Vorreiterrolle spielte. Der leitende Wirtschaftsberater von Margaret Thatcher, Alan Budd, gab Anfang der 90er Jahre zu Protokoll: Die Politik der 80er Jahre, die Inflation durch Druck auf die Wirtschaft und Kürzung der öffentlichen Ausgaben zu bekämpfen, war ein Vorwand, um die Arbeiter abzustrafen. Staatsschulden sind ein Versprechen auf zukünftige Steuern. Kommt nicht jede Regierung an einen Punkt, an dem sie eingestehen muss, dass die Einlösung dieses Versprechens unrealistisch werden dürfte? Ist der Austeritätskurs also nicht die logische Konsequenz daraus, dass Krisen eigentlich nur durch Entwertungen beendet werden können? Finanzminister Schäuble wurde am Rande der Währungskonferenz in Washington gefragt, wann Deutschland seine Schulden zurückzahle. Er antwortete: Wann sind wir jemals ohne Schulden? Hoffentlich nie. Entscheidend sei, die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zu verringern. Diese Aussage zeigt, eine wachsende Staatsschuld ist kein Problem, solange die Gläubiger durch Steuereinnahmen, die auf eine wachsende Wirtschaft zurückzuführen sind, bedient werden und sie davon ausgehen, ihre Wertpapiere auch wieder verkaufen zu können. Wenn ein Land zudem alte durch neue Schulden ablösen kann, ist dem Schuldenberg theoretisch keine Grenze gesetzt. Viele Kapitalismuskritiker würden eine solche Grenze gern abstrakt benennen. Das ist aber nicht möglich. Verschuldung als Spiel ohne Grenzen? Das natürlich nicht. Zum einen muss man sich fragen, wer für die Zinszahlungen aufkommt. Und das ist eindeutig eine Klassenfrage. Die Steuerlast wurde in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt auf die Lohnabhängigen verschoben. Die Zinsen kassieren vor allem diejenigen, die in Wertpapiere investieren. Und natürlich entwickelt sich der Kapitalismus krisenhaft, was zu periodischen Entwertungen führt. von Produktivkapital und von fiktivem Kapital. Dazu gehören Aktien genauso wie Staatsanleihen. Nur kann eine Staatspleite eben auch eine Modernisierung bewirken. Das war 2001 in Argentinien der Fall. Nach ein paar Jahren hat das Land freiwillig begonnen, den zunächst ausgesetzten Schuldendienst wieder aufzunehmen. Wie auch Russland nach dem Ende der Sowjetunion wieder damit begann, seine 1917 suspendierten Anleihen zu bedienen. Dafür gibt es einen Grund, die sogenannte Erbschuld. Ist ein Land oder eine Stadt einmal pleite gewesen, müssen sie einen Risikoaufschlag, das heißt höhere Zinsen, bezahlen. Auch der Stadt New York geht es so. Angesichts der Sorgen um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Kreditwürdigkeit könnte man provokativ sagen, die Merkel-Regierung sei so etwas wie der ideelle Gesamtkapitalist der EU und speziell des Euroraums gewesen. Nein, das unterstellt ja zum einen, dass die Austeritätspolitik die einzig denkbare Möglichkeit ist, den europäischen Kapitalismus zu sanieren. Zum anderen, dass der deutsche Staat die diversen Kapitalinteressen aller europäischen Länder zum Ausdruck bringt. Das ist aber nur bedingt der Fall. Dass Deutschland den Ton angibt, ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass auf europäischer Ebene in den letzten Jahren immer mehr Entscheidungen auf den Rat übergegangen sind. Also das Gremium, in dem vor allem die Stärke eines Staates relevant ist. Die Kommission wurde entmachtet, das Parlament hat nie eine große Rolle gespielt. Und Deutschland drängte bereits seit Ende der 80er Jahre darauf, die Möglichkeit der Staatsverschuldung der anderen Mitgliedsländer zu begrenzen und zu kontrollieren. Aus der ökonomischen Dominanz Deutschlands wurde im Rahmen der monetären Integration eine politische. Die Europäische Zentralbank und der Euro sind nach deutschen Vorstellungen konstruiert. Wenn jemand derzeit ein ideeller Gesamtkapitalist ist, dann eher die Europäische Zentralbank. Nur der EZB ist es möglich, gegen alle Euro-Staaten eine Politik durchzusetzen. In beschränktem Maße gilt das auch für Deutschland. Das zeigt sich etwa bei den Anleihekäufen, die die Bundesbank nicht wollte. Trotzdem wird es gemacht, aber unter strikten Auflagen, die den Austeritätskurs nur verstärken. In ihrem Buch werden die Unterschiede zwischen französischem Keynesianismus und deutschem Ordoliberalismus diskutiert. Wäre eine von Frankreich dominierte EU die Alternative zum Austeritätskurs? Oder sind das ideologische Schemata, die vor dem Hintergrund realer Interessen bedeutungslos sind? Ich würde nicht von einem französischen Keynesianismus sprechen, sondern von einer Spielart neoliberaler Entwicklung, zumindest für die Zeit ab 1983. Kulturelle Eigenheiten der Länder existieren zwar nach wie vor, aber sie sind vor allem auf dem Feld der Geldpolitik in den letzten Jahren geschliffen worden. Bedeutungslos sind sie nicht, aber interessanterweise hat Frankreich und nicht Deutschland für das Ziel eines ausgeglichenen Staatshaushalts und sogar für eine Null statt einer 3% Grenze plädiert. Frankreich hoffte, Deutschland durch den Euro ökonomisch einzubinden. Dafür musste es dann einen Euro unter deutschen Bedingungen akzeptieren. Dass es vor allem ein rassistisches Stereotyp ist, Politikern aus Südeuropa einen Hang zu lockerer Geldpolitik zu unterstellen, zeigt nicht nur die Politik des EZB-Präsidenten Mario Draghi. Die Antwort auf die Krise war ja zunächst durch die Konjunkturprogramme und die lockere Geldpolitik der Zentralbanken selbst stark keynesianistisch geprägt. Trotz des offensichtlichen Misserfolgs ist für viele Linke der Kampf für einen neuen Keynesianismus und gegen die Austeritätspolitik nicht nur eine Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen, sondern sie verbinden damit auch eine Stabilisierung des Kapitalismus. Wie stehen Sie dazu? Auch wenn ich nichts gegen höhere Löhne und Sozialeinkommen habe, ganz im Gegenteil, so wird es doch etwas schräg, wenn Linke diese als Mittel einsetzen wollen, den Kapitalismus vor sich selbst zu retten. wenn man sich die historische Herausbildung des Keynesianismus in den USA infolge der großen Krise von 1929 ansieht, ging in dem eine Phase heftigster Klassenkämpfe und die Selbstorganisation der Lohnabhängigen und Arbeitslosen voran. Gleichzeitig passiert das, was Johannes Agnoli eine institutionelle Strategie nennt, die Einbindung subversiver Kräfte. Aus Klassenkampf wurde Sozialpartnerschaft. Aber klar, für die neoklassisch geprägten Ökonomen sind Löhne in erster Linie Kosten für Unternehmen. Sozialausgaben sind unproduktive Staatsausgaben und hohe Steuern nehmen private Initiative die Luft zum Atmen. An Keynes orientierte Ökonomen fassen Löhne und Staatsausgaben auch als Elemente der gesellschaftlichen Nachfrage auf. Deshalb finden Gewerkschaften und Sozialdemokraten, wozu auch die Partei Die Linke gehört, das auch so toll. Mit Keynes können sie Lohnerhöhungen und einen gut ausgebauten Sozialstaat mit ökonomischer Vernunft versöhnen. Sabine Nuss hat deshalb für derartige Vorstellungen den Begriff Gebrauchsanleitungskapitalismus in die Diskussion eingebracht. Aber hier gibt es zwei Kurzschlüsse. Zum einen ist das nicht unbedingt links, weil keynesianische Politik die kapitalistischen Formen gar nicht überwinden will. Ein gutes Leben wird es nur geben, wenn der Kapitalismus ein Kapitel in den Geschichtsbüchern wird. Zum Zweiten setzt sich eine an Keynes orientierte Politik nicht deshalb durch, weil sie scheinbar vernünftiger ist. Das ist eine bürgerliche Vorstellung von gesellschaftlicher Veränderung. Welche Politik sich am Ende durchsetzt, ist ein Ergebnis von ökonomischen Bedingungen, aber auch sozialen Kämpfen. In seinem jüngsten Fiskalbericht wartet der IWF mit einem Gedankenspiel auf, das man von dieser Seite nicht unbedingt erwartet hätte. Ausgerechnet die Institution, die sich in den vergangenen Jahrzehnten wie keine andere als Avantgarde des Markttotalitarismus bewährt hat, schlägt zum Abbau der überbordenden Staatsverschuldung eine einmalige allgemeine Vermögensabgabe von 10% vor. Ein Aprilscherz mitten im Herbst? Er treibt den IWF Panik um. Die Staatsschuldenblase schwillt immer weiter an. 2007 lag die öffentliche Schuldenquote im Durchschnitt aller Länder noch bei 75%. Inzwischen ist sie auf 110% hochgeschnellt. Damit die Blase nicht platzt, muss Druck aus den Staatspapiermärkten genommen werden. Zur Not auch mit unkonventionellen Maßnahmen. Lässt man die Entwicklung der vergangenen 5 Jahre Revue passieren, ist dieser Vorschlag auf seine Weise durchaus folgerichtig. Zur Rettung des maroden Bankensystems und der Weltkonjunktur haben sich die Staaten seit dem Beginn der Krise 2008 exzessiv verschuldet. Diese Vorgehensweise war insofern von Erfolg gekrönt, als sie in Kombination mit einer extremen Niedrigzinspolitik die Dynamik fiktiver Kapitalschöpfung insgesamt wieder auf Hochtouren brachte. Ablesen lässt sich das unter anderem daran, dass Aktienindizes wie der Dow Jones und der DAX derzeit historische Höchststände erreichen. Allerdings ist die horrende Staatsverschuldung zum Schwachpunkt des kapitalistischen Weltsystems geworden. Warum jetzt also, so wird man sich beim IWF denken, nicht das gerettete private fiktive Kapital wiederum zur Stützung des Staatspapiersektors heranziehen? Rein theoretisch könnte die Rechnung, die diesem präventiven Krisenmanagement zugrunde liegt, sogar zunächst einmal aufgehen. Das würde allerdings zweierlei voraussetzen. Zum einen müsste die Requirierung damit einhergehen, dass die Zentralbanken synchron die Geldschleusen noch weiter öffnen. Denn eine globale Sondersteuer auf private Finanzvermögen würde die Masse des im Finanzüberbau akkumulierten Kapitals schrumpfen lassen. Und das würde den Crash auslösen, um dessen Verhinderung es ja gerade geht. Deshalb müssten die eingezogenen Geldvermögen sofort durch neues fiktives Kapital ersetzt werden. Zum anderen müsste der Vermögenseinzug überfallartig und im Weltmaßstab vonstatten gehen, was im Planspiel des IWF zwar vorgesehen ist, aber wenig realistisch sein dürfte. Krise und Krisenmanagement haben dazu geführt, dass die Länder wirtschaftlich immer weiter auseinanderdriften. Für die Bundesrepublik etwa stellt die eigene Staatsverschuldung entgegen dem Trend bis auf Weiteres kein ernsthaftes Problem dar. Aufgrund der exportinduzierten Sonderkonjunktur war die Staatsschuld, nachdem sie bis 2010 auf 81% des Bruttoinlandsprodukts angestiegen war, in den vergangenen 3 Jahren sogar leicht rückläufig. Und angesichts der Kapitalflucht aus anderen Ländern kommt der deutsche Staat außerdem so billig wie nie zuvor zu Frischgeld. Umso dramatischer ist die Situation in Südeuropa und den USA. Dort ist die Außenhandelsbilanz negativ und für Staatskredite werden hohe Zinsen verlangt. Angesichts dieser disparaten Interessenlagen, von ideologischen Vorbehalten ganz zu schweigen, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich die Staatenwelt auf das vom IWF in die Diskussion gebrachte gemeinsame präventive Krisenmanagement einigen kann. Darüber hinaus hat das IWF-Konzept einen grundsätzlichen Fehler. Es sieht nur die Schröpfung der Vermögenden zugunsten des je eigenen Staats vor. Damit brächte die Maßnahme gerade jenen Ländern nur wenig, bei denen die Verringerung der Altlasten besonders dringend wäre. Um wirklich Druck aus dem Kessel zu nehmen und durch gezielte Vermögensrequirierung dem auf fiktiver Kapitalschöpfung basierenden Weltsystem Zeit zu erkaufen, müsste der IWF eine massive Umverteilung der eingezogenen Gelder zugunsten der schwächsten Länder ins Auge fassen. Wohl wissend, wie es um die politische Durchsetzbarkeit eines solchen Schritts bestellt ist, schreckt der IWF jedoch selbst in seinen verwegensten Planspielen davor zurück, diese unerlässliche Komponente ins Auge zu fassen. Die Rettungspläne haben etwas Paradoxes. Auf der einen Seite geht es dem IWF darum, ein System vor dem Zusammenbruch zu retten, das nichts anderes kennt als die gnadenlose Verfolgung des privaten Profitinteresses. Auf der anderen Seite spielt man angesichts der prekären Lage offenbar ernsthaft mit dem Gedanken, dieses System durch die Aufhebung seiner eigenen ehernen Grundprinzipien zu retten und den fiskalischen Ausnahmezustand auszurufen. Die Staaten sollen nicht nur wie üblich Gewinne und Einkommen besteuern, sondern zum Wohle des kapitalistischen Ganzen einen Teil des Vermögensstocks beschlagnahmen. Selbstredend hat dieser Kommunismus à la IWF nichts mit gesellschaftlicher Emanzipation zu tun, sondern ist Ausdruck wachsender Verzweiflung der globalen Krisenverwalter. Und dennoch, gäbe es eine antikapitalistische Bewegung, die diesen Namen verdient, sie müsste den geplanten Tabubruch entschieden begrüßen. Wenn schon die Verteidiger der kapitalistischen Ordnung die Heiligkeit des Privateigentums zur Disposition stellen, dann ist es höchste Zeit, genau diese Forderung aufzugreifen und zu radikalisieren. Nicht um dem kapitalistischen Weltsystem noch einmal eine Atempause zu verschaffen, sondern um gegen die unerträglichen Zumutungen der Krisenverwaltung ein gutes Leben für alle zu erkämpfen. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Heute Chronologie der Nötigung, 7. Akt. Machiavellis Europa. Wir haben Reportagen, Kommentare und Analysen zur Eurokrise gehört. Allesamt erschienen in der lesenswerten Wochenzeitung Jungle World. Aus dem Zeitraum Juni bis November 2013. Die 15 Beiträge kamen im Einzelnen von Anton Landgraf, Jörn Schulz, Axel Berger, Rainer Trampert, Chrissy Wilkens und Salinia Stru, Ernst Lohoff. Und es gab noch ein Interview mit Ingo Stützle zu hören. Ja. die Chronologie in der Nötigung wird er leider weitergehen, auch im achten Akt. Unter Mikrofon verabschiedet sich Dr. Indoktrinator. Das war Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger.